Morning. Guten Morgen. So let's figure out what Galatians 2:20 means. Also finden wir heraus, was Galater 2:20 bedeutet. I've been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. It doesn't matter if people do bad things to me. I will just be dead to self. Es macht nichts, wenn Leute mir etwas Böses antun. Ich werde einfach tot für mein Ego sein. Do you know what? That Galatians 2 verse 20 does not say that whatsoever. Wisst ihr, dass Galater 2:20 das nicht im Geringsten so sagt? It's strange how so many people have quoted this verse, but they've not really quoted it and understood it in the context. Es ist komisch, dass so viele Menschen diesen Vers zitiert haben, aber sie haben ihn nicht richtig im Kontext entsprechend zitiert. What is Paul talking about? Worüber spricht Paulus? Crucified with Christ means what? Was bedeutet gekreuzigt mit Christus? In this context, it does not mean dying to self. In diesem Kontext bedeutet es nicht, sich selbst zu sterben. Always understand the Bible in its context. Ihr müsst die Bibel immer im richtigen Kontext verstehen. Schaut, Vers 19. Remember, it's all one statement. Erinnert euch, es ist alles eine einzige Aussage. I, through the law, died to the law, that I might live to God. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Not set aside the grace of God. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. Denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. So look, between the two sentences I read, Paul throws in verse 20. Also zwischen den beiden Versen, die ich gelesen habe, wirft Paulus den Vers 20 ein. So when Paul said here that he's been crucified with Christ, he did not talk about being crucified to sin. Also als Paulus sagte, dass er mit Christus gekreuzigt worden ist, hat er nicht darüber gesprochen, der Sünde gekreuzigt zu sein. Talked about being crucified to the law. Er sprach darüber, dem Gesetz gekreuzigt zu sein. So here's what he said. Er sagte Folgendes. Unless I do not try to get right with God any longer by obeying the law, I cannot live unto God. Wenn ich nicht länger versuche, Gott durch Einhaltung des Gesetzes gerecht zu werden, kann ich nicht für Gott leben. That's exactly what he said. Das ist genau das, was er sagte. He said, I died to the law so that I might live to God. Er sagte, er ist dem Gesetz gestorben, so dass er für Gott leben kann. And then he says that he's crucified with Christ. Und dann sagt er, er ist mit Christus gekreuzigt. Crucified with Christ in this context means that he was identified in the death of Jesus. Gekreuzigt mit Christus bedeutet in diesem Zusammenhang, dass er mit dem Tod Jesu identifiziert he ist. He no longer will live by the law trying to get righteous through it. Und nicht länger versuchen wird, durch das Gesetz gerecht zu werden. Listen, my friends. Hört zu, meine Freunde. We have to die to the law. Wir müssen dem Gesetz sterben. In experience. Und zwar im täglichen Leben. What does it mean in experience? Was bedeutet das? Look at this. Schaut euch das an. I'm gonna help you now. Ich werde euch jetzt helfen. How to see if you actually live by this experientially. Um zu sehen, ob ihr eigentlich in dieser Erfahrung lebt. Righteous means to be in right standing. Gerecht sein bedeutet, den richtigen Stand zu haben. One of the meanings of being righteous actually means to be accepted. Eine Bedeutung von gerecht sein ist auch angenommen zu sein. So here are two scenarios. Hier haben wir zwei Szenarien. The first one is you get up at 3 o'clock in the morning. Die erste Szene, ihr steht um 3 Uhr in der Früh auf. And you pray from 3 in the morning until 7. Und ihr betet von 3 bis 7 Uhr in der Früh. And spend time with Jesus. Und verbringt Zeit mit Jesus. And after these 4 hours you read 2 more hours in the Bible. Und nach diesen 4 Stunden lest ihr noch 2 weitere in der Bibel. And then the whole day you serve God. Und den ganzen Tag über dient ihr Gott. Care for the poor. Ihr kümmert euch um die Armen. You preach the gospel. Ihr predigt das Evangelium. You live perfectly the whole day, never say one bad word or even have a bad thought. Ihr lebt einfach perfekt den ganzen Tag und sagt nie ein schlechtes Wort oder habt nie einen schlimmen Gedanken. Just like Daniel lives. Einfach so wie Daniel lebt. Then in the evening. Und dann am Abend. The diagnosis you with the sickness. Diagnostiziert der Arzt bei euch eine Krankheit. You've lived perfect. Ihr habt perfekt gelebt. Prayed, you've even fasted, you read the Bible, you preached the gospel. Habt gebetet, gefastet, die Bibel gelesen und das Evangelium gepredigt. Your family was mean to you, but you loved them perfect. Eure Familie war böse zu euch, aber ihr habt sie einfach geliebt. That's the first scene. Das war die erste Szene. What's the second one? Wie schaut die zweite aus? Instead of getting up at 3, you oversleep and you get up at 9. Ihr wolltet um 3 Uhr aufstehen, habt aber verschlafen und wacht um 9 Uhr auf. Because you watched a movie until 2 o'clock in the morning. Weil ihr bis 2 Uhr einen Film angeschaut habt. When you finally get up late, als ihr endlich aufgestanden seid, realize, oh my God, it's too late to go to work. Wird euch bewusst, oh mein Gott, es ist zu spät, ich muss in die Arbeit. Jump in the shower and you rush to work. Ihr springt in die Dusche und eilt zur Arbeit. Because you are late, da ihr aber zu spät dran seid, you're stressed. Seid ihr gestresst. Because you watched a movie last night, it wasn't edifying until 2 o'clock in the morning. Da ihr gestern einen nicht sehr aufbauenden Film bis 2 Uhr in der Früh angeschaut habt, you feel bad. Geht es euch nicht gut. So in the traffic, you curse the people that cut you off. Im Verkehr verflucht ihr die Leute, die euch im Weg sind. You yell at your wife on the way out of the door or your husband. So, ihr schreit eure Frau oder euren Mann an, während ihr rausgeht. You smack the kids. Ihr gebt den Kindern einen Klaps. And then when you get to work, you argue and fight with everybody the whole day. Und wenn ihr dann in der Arbeit seid, streitet und kämpft ihr den ganzen Tag mit allen. And in the evening, the doctor also diagnoses you with the same sickness. Und am Abend bekommt ihr dann auch vom Arzt dieselbe Diagnose. When is it easier for you to believe for your miracle? That scenario 1 or scenario 2? Wann ist es für euch leichter, an ein Wunder zu glauben? Szene 1 oder 2? Be completely honest. Seid ganz ehrlich. Do not fool yourself. Belügt euch nicht selbst. If you have answered scenario 1, then you have not died to the law. Wenn ihr Szene 1 gesagt habt, dann seid ihr dem Gesetz nicht gestorben. Because righteousness means acceptance. Denn Gerechtigkeit bedeutet angenommen zu sein. You believe that God has accepted you in giving you your healing. Because you've been such a wonderful, perfect Christian. Ihr glaubt, dass Gott euch angenommen hat und euch eure Heilung schenkt, weil ihr ein so wunderbarer, perfekter Christ wart. Paul said, Paulus sagte, there's no way you can live to God until you have first died to the law. Es gibt keinen anderen Weg, Gott zu leben, als zuerst im Gesetz gestorben zu sein. We have to talk more about this tomorrow. Wir müssen morgen noch mehr darüber sprechen.